dir mir Grüße zu. Leute der Freude, bringen mir Ruhe. Wandernde Vogelschar, kommst du von Deutschland her, eile nur, bald ist die Wiederkehr. In meiner Heimat sprechen sie jetzt von mir, Liebe und Treue, bin ich hier. Ob ich im Norden stand, ob ich den Süden sah, immerzu sind wir einander nah. Ich liebe dich, mein Heimatland, uns ist die halbe Welt bekannt, doch gibt's nur ein Dach.